eine große Vergangenheit hat. Links davon steht ein Schloss, aus dem der Stadtgründe entspross. Alles hier ist alles eine Formation. Als Vorstand gibt diese Steuerung.